Die Tür ist nur angelehnt. Bin noch in der Küche am Schaffe. Und? Was gibt's heute Gutes? Fleischwurst? Toast Hawaii. In Memoriam Clemens Wilmenroth. Kenn ich nicht. Man nehme eine Scheibe handelsüblichen Toast, je eine Scheibe Schinken, Dattel, Ananas und Schmelzkäse. Zu guter Letzt a Cocktail Cash. Den Toast kenne ich. Ich meine diesen Clemens Wilmenroth. Das war der Fernsehkoch da damals. Naja, wenn da nicht mehr als der Toast Hawaii rausgekommen ist, weiß ich nicht. Wilmenroth hatte keine Ausbildung als Koch gehabt, sondern war einer von denen Schauspieler. Aber er hat das Showformat von denen, die im Fernsehen kochen, in Deutschland populär gemacht. Aha. Er und seine Frau habe wohl mal ein Doku über so einen Berliner Schlangenforscher gesehen, wie der in Großaufnahmen vor der Kamera mit einer Schlange am Werkeln ist. Ach, ich hasse ja die Fische. Stellen Sie sich vor. Man sieht nur die Hände des Forschers, der das Tier kameragerecht platziert und ihm aus dem triefenden Kiefer das glitzernde Gift entnimmt. Hören Sie auf damit, Frau Felsenstein, ich krieg sonst einen Herzinfarkt. Ja, Wilmenroth fand es auch im höchsten Maß aufregend. Nach der Sendung soll er seiner Frau ins Öhrchen Folgendes getuschelt haben. Stell dir vor, das Biest wäre ein Omelett gewesen. Da kann ich mir hübschere Sachen geflüstert vorstellen. Ach, das sehe ich auch so. Und deswegen schnappen Sie sich Ihr Tellerchen und nehmen Sie schon mal Platz. Ah, heiß. Was sind Sie auch so gierig, Frau Rettich? Aber lecker, gell? Oh, das kenne ich noch aus der Zeit, als ich noch ein kleiner Stecke war. Was wird denn heute gegeben? Ei, die nächste Folge vom Kommissar Obermoos. Na, hoffentlich verstehe ich heute was von dem Fall. Dabei bin ich mir nicht mal sicher, dass sie das wirklich gewusst haben. Wer hätte hier gelogen? Na, so war das jetzt auch wieder nicht gemeint. So heißt die Folge. Was? Na, der Titel. Ach so. Psst, jetzt. Liebe Freundinnen in Audite, ich bitte vor die Apparate. Wer war's? Wie geschah's? Was war los? Das Wort hat Kriminalrat Obermoos. Einer lügt. Wie oft überkommt den Kriminalisten dieses unbehagliche Gefühl? Da stehen die Zeugen, erzählen ihre Geschichte und schauen einen alle so treuherzig an. Aber die Geschichte stimmt einfach nicht. Einer lügt. Aber wer? Manchmal kommt die Wahrheit nie heraus. In dem Fall, den ich Ihnen heute erzählen möchte, war das anders. Die Wahrheit lag auf der Hand, man musste sie nur sehen. Die Geschichte verlief für alle Beteiligten sehr aufregend. Einer von Ihnen log. Ich wusste es sofort. Ich bin gespannt, ob Sie auch dahinter kommen werden, wer es war. Denn ich werde Ihnen jetzt den Fall erzählen, aber die Lösung erst nach einer kleinen Pause. Sie sollen nämlich einmal selbst Detektiv spielen und versuchen, die Lösung zu finden. Vorweg darf ich Ihnen etwas verraten. Der Täter machte nicht nur einen, sondern gleich zwei Fehler, und zwar zwei grobe, ganz offensichtliche Fehler. Und noch eines, das Datum, an dem sich die Geschichte zutrug, ist wichtig. Es war 3 Tage vor Weihnachten, also am 21. Dezember. Spät am Abend dieses Tages versammelten sich die Zeugen im Vorzimmer meines Büros und ich hörte nach und nach ihre Aussagen. Den Anfang machte Herr Dr. Sänger, Inhaber einer Außenhandelsfirma. Sein Büro liegt im Zentrum der Stadt, in der Börsenstraße. Aus seinem Safe war ein erheblicher Geldbetrag verschwunden. Es war schon eine mysteriöse Geschichte. Ich versteh's nicht, Herr Kriminalrat. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich im Augenblick nicht mehr weiß, was rechts und was links ist. Aber der Safe stand doch offen. Ja, der Safe stand offen, aber während der ganzen Zeit hielt sich Frau Krüger im Zimmer auf meine Sekretärin. Sie behauptet, überfallen worden zu sein. Und Herr Naumann wieder sagt, sie habe sich selbst überfallen. Also ich verstehe es einfach nicht. Dann schlage ich Ihnen vor, Herr Dr. Sänger, dass Sie mir mal ganz einfach der Reihe nach erzählen, was sich zugetragen hat. Ja, das war so. Ich verließ kurz vor 6:30 mein Büro. Im Vorzimmer saß Frau Krüger und hatte noch zu tun. Sie ist doch sonst gewöhnlich etwas länger da als ich. Ich bat sie ausdrücklich, den Safe gut zuzusperren, der in ihrem Zimmer steht. Sie brauchten noch einige Akten aus dem Schrank und besitzt zu ihm den zweiten Schlüssel. Das Geld in dem Safe sollte am nächsten Morgen zur Bank gebracht werden. Beim Hinausgehen sah ich, dass im Nebenzimmer auch Herr Norman noch da war. Gott, das kommt öfter vor, weil er die letzte Post erledigen muss. Ich fuhr im Wagen nach Hause. Kaum hatte ich meine Wohnungstür aufgesperrt, da schellte das Telefon. Es war Norman. Herr Dr. Sänger, kommen Sie doch bitte sofort wieder ins Büro zurück. Ich habe etwas Merkwürdiges beobachtet. Im Zimmer von Frau Krüger. Mir ist ganz unheimlich zumute. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Bitte kommen Sie doch gleich. Ich fuhr natürlich rasch zurück. In der Börsenstraße wartete Norman vor dem Haus. Unweit davon sah ich einen Polizisten stehen. Ich winkte den Mann herbei und bat ihn mitzukommen. Wir eilten hinauf in den zweiten Stock, in mein Büro. Wir fanden Frau Krüger bewusstlos vor ihrem Schreibtisch sitzen. Das Geld aus dem Safe war verschwunden. Eine Zwischenfrage. Seit wann ist Frau Krüger Ihre Sekretärin? Oh, schon lange. Hören Sie, es werden jetzt 12 Jahre. Warum? Und kein Grund zu klagen? Nein, nein, Frau Krüger ist geradezu die ideale Sekretärin. Aha. Und dann hörte ich mir an, was der Polizist zu erzählen hatte. Jawohl, Herr Kriminalrat. Ich werde den Vorgang so genau wie möglich erzählen. Also, es war ein paar Minuten vor 7 Uhr. Ich war gerade in der Börsenstraße, als ein Wagen an mich heranfuhr, ein Herr hastig ausstieg, es war dieser Dr. Sänger, mir zuwinkt und sagte, kommen Sie doch mal mit, es ist da offenbar etwas passiert. Ich ging also mit und vor der Haustür von Nummer 23 stand ein junger Mann, ganz nervös, und sagte zu Dr. Sänger, gut, dass Sie gleich gekommen sind, mit Frau Krüger ist was passiert. Aber der andere ließ ihn gar nicht aussprechen. Wir liefen den zweiten Stock hinauf, in das Büro. Der Korridor war dunkel und still. Das ist das Zimmer von Frau Krüger, sagt Dr. Sänger und öffnet eine Tür. Ich habe gleich gemerkt, dass was nicht stimmte. Ein richtiger, betäubender Geruch kam mir aus der Dunkelheit entgegen. Das ist doch Äther, dachte ich mir noch. Dr. Sänger knipste das Licht an und da sah ich am Schreibtisch eine ältere Frau sitzen, die mit ihrem Oberkörper nach vorn lag. Die rechte Hand hing herunter und ich sah darunter auf dem Teppich ein Fläschchen liegen. Ich nahm es mit meinem Taschentuch vorsichtig hoch, zog den Stöpsel heraus, roch daran. Äther, so wie ich es mir gedacht hatte. Die Frau war bewusstlos. Ich riss das einzige Fenster auf und dann legten wir die Frau auf ein Sofa. Dr. Sänger war inzwischen zu einem kleinen offenstehenden Geldschrank in der Ecke gegangen und sagte, das Geld ist weg. Als Dritter kam Norman in mein Zimmer. Und das war's, was er zu erzählen hatte. Ich war mit Frau Krüger allein im Büro. Herr Dr. Sänger war soeben fortgegangen. Ich hörte sie in ihrem Zimmer aufstehen und hin und her gehen. Dann setzte sie sich offenbar wieder an den Schreibtisch. Die Tür zu dem Zimmer war zu. Ich wollte gern wissen, wie lange Frau Krüger noch da bleiben werde. Um sie nicht zu stören, machte ich ganz leise die Tür auf und schaute durch den schmalen Spalt. Ich sah etwas ganz Merkwürdiges. Ja, was sahen Sie? Erinnern Sie sich bitte möglichst genau. Frau Krüger saß also am Schreibtisch. In der Hand hielt sie ein Fläschchen. Sie betrachtete es für einige Augenblicke, dann zog sie den Stöpsel heraus und hielt das Fläschchen nah an ihr Gesicht. Für einige Augenblicke. Dann begann sie schwer zu atmen und fiel langsam nach vorn auf den Schreibtisch. Das Fläschchen fiel aus ihrer Hand auf den Boden. Ich war ganz verwirrt. Ich schloss die Tür wieder. Was sollte ich tun? Dann fiel mein Blick auf das Telefon in dem Bürozimmer. Dr. Sänger, natürlich. Ich rief ihn an. Ich habe in Kriminalromanen gelesen, dass man alles unberührt lassen soll. Und darum verließ ich das Büro. Ich ging hinunter und wartete vor dem Hause. Schließlich sprach ich mit Frau Krüger. Ich weiß nichts. Ich weiß gar nichts, mir ist noch so übel. Entschuldigen Sie, Frau Krüger, aber ich kann Ihnen diese Vernehmung leider nicht ersparen. Ja, lassen Sie mich nachdenken. Ich saß am Schreibtisch, ich habe nichts gehört. Und plötzlich wurde mein Gesicht in etwas Weiches, Feuchtes gedrückt. Chloroform. Ja, ich wollte schreien, mehr weiß ich nicht. Sagen Sie, Frau Krüger, sind Sie kurz vorher einmal vom Schreibtisch aufgestanden? Vom Schreibtisch aufgestanden? Ja, ich meine, irgendetwas zu holen, sind Sie vielleicht im Zimmer hin und her gegangen? Das weiß ich nicht mehr. Kurz darauf bekam ich noch einen Bericht von unserer Fingerabdruckabteilung. Das Fläschchen zeigt, so hieß es darin, 2 sehr schwache Fingerabdrücke. Vorbehaltlich einer noch gründlicheren Untersuchung gleichen diese Abdrücke, so ging es im Text weiter, jenen Abdrücken, die vom rechten Daumen und Zeigefinger der Person A genommen wurden. Diese Person A war Frau Krüger. Und schließlich noch ein anderes Untersuchungsergebnis. Wir fanden bei keinem der Beteiligten das gestohlene Geld. Und auch im Büro fanden wir es nicht. Das war der Tatbestand. Einer log. Nachdenklich ließ ich mir die Zeugenaussagen noch einmal durch den Kopf gehen. Wir eilten hinauf in den zweiten Stock, in mein Büro. Wir fanden Frau Krüger bewusstlos vor ihrem Schreibtisch sitzen. Das Geld aus dem Safe war verschwunden. Dr. Sänger knipste das Licht an und da sah ich am Schreibtisch eine ältere Frau sitzen, die mit ihrem Oberkörper nach vorn lag. Die rechte Hand hing herunter und ich sah darunter auf dem Teppich ein Fläschchen liegen. Das Fläschchen fiel aus ihrer Hand auf den Boden. Ich war ganz verwirrt. Ich schloss die Tür wieder. Was sollte ich tun? Dann fiel mein Blick auf das Telefon in dem Bürozimmer. Dr. Sänger, natürlich. Ich rief ihn an. Ich saß am Schreibtisch, ich habe nichts gehört. Und plötzlich wurde mein Gesicht in etwas Weiches, Feuchtes gedrückt. Chloroform. Ja, ich wollte schreien, mehr weiß ich nicht. Das Geld war verschwunden. Und die beiden Fingerabdrücke auf dem Fläschchen stammten höchstwahrscheinlich von Frau Krüger. Nun, ich wusste, wer gelogen hatte. Dieser jemand gab es zu, als ich ihm die beiden geradezu kindischen Fehler auseinandersetzte, die ihm unterlaufen waren. Wissen Sie auch, wen ich meine? Aber bitte raten Sie nicht und haben Sie auch nicht nur einen Verdacht. Wir Kriminalisten brauchen Beweise. Dieser jemand machte zwei Fehler. Sind Ihnen diese beiden Fehler aufgefallen? Sie liegen ganz offen zutage. Sie springen einem, wie man zu sagen pflegt, ins Gesicht. Sie hören nun etwas Musik. Dann komme ich wieder und erzähle Ihnen die Lösung. Na, jetzt bin ich aber gespannt, Frau Felsenstein. Diesmal kommen Sie mir nicht so leicht davon. Also, ich würde sagen, diesmal gab es ja schon ganz viel Hilfe vorneweg. Was hilft's mir denn, wenn ich weiß, dass es 3 Tage vor Weihnachten war? Dass ich den Weihnachtsmann als Dieb ausschließen kann, oder was? Der Täter machte nicht nur eine, sondern gleich 2 Fehler. Und zwar 2 grobe, ganz offensichtliche Fehler. Meiner Meinung nach hat da eher der Autor einen gewaltigen Fehler gemacht. No. Der Täter? Da kannst eine Frau ja schon mal nicht gewesen sein. Damals hat man doch noch nicht gegendert. Der oder die Täterin kannte der Obermoos noch nicht. Na, da hoffe ich doch, dass er den Täter kennt. Sonst wird die Musikpause hier ja unendlich. Na, ich meine das Gendern. Man sollte da dann eine geschlechtsneutrale Alternative suchen. Etwa straftätige oder kriminelle Person. Die straftätige Person machte 2 grobe Fehler. Ich hab leider keine bemerkt. Naja, also... Oh, es geht weiter. Nun, sag's es noch schnell. Sie haben bestimmt den Richtigen gefunden. Jawohl, es war Norman. Er hatte den Überfall auf Frau Krüger bereits seit einiger Zeit geplant. Er war leise hinter sie geschlichen und hatte ihr ein mit Äther getränktes Tuch vor das Gesicht gepresst. Aber als er dann die bewusstlose Frau vor sich liegen sah, bekam er es mit der Angst zu tun und inszenierte hastig ein angebliches Täuschungsmanöver der Frau Krüger. Dazu drückte er 2 ihrer Finger auf dem Fläschchen ab. Er selbst trug vorsorglich Handschuhe. Dann rief er Dr. Sänger an. Das Geld steckte er rasch in ein Kuvert, adressierte es an sich selbst und warf es unten in den Briefkasten, als er vor dem Haus wartete. Aber wissen Sie auch die beiden groben Fehler, die ihm in der Eile unterliefen? Die Aussage des Polizisten verraten Sie uns. Dr. Sänger knipste das Licht an und da sah ich am Schreibtisch eine ältere Frau sitzen, die mit ihrem Oberkörper nach vorn lag. Die rechte Hand hing herunter und ich sah darunter auf dem Teppich ein Fläschchen liegen. Ich nahm es mit meinem Taschentuch vorsichtig hoch, zog den Stöpsel heraus, roch daran. Äther, so wie ich es mir gedacht hatte. Im Zimmer der Überfallenen war es also dunkel gewesen, als Dr. Sänger mit dem Polizisten und Norman eintraf. Der Täter hatte in der Hast das Licht ausgedreht gehabt. Aber er hatte nicht daran gedacht, dass er, wenn das Licht wirklich aus gewesen wäre, durch den Türspalt am 21. Dezember nach 6.30 Uhr abends in dem Zimmer nichts mehr von Frau Krüger und ihren angeblichen Machenschaften gesehen hätte. Der 2. Fehler unterlief ihm ebenfalls in der Eile. Das Fläschchen mit dem Äther war zugestöpselt, als es der Polizist aufhob. Aber wenn es wirklich, wie Norman es geschildert hatte, der Hand von Frau Krüger entfallen wäre, als sie bewusstlos wurde, dann hätte es offen auf dem Teppich liegen müssen. Stimmt's? Das ist Ihnen doch gewiss auch sofort aufgefallen, nicht wahr? Ich wusste doch, dass Sie sich zum Detektiv eignen. Also, auf Wiederhören in 14 Tagen. Sie hörten Kriminalrat Obermoos erzählt. Eine Denkaufgabe zum Mitraten von Walder Gerdeis. Folge 2. Wer hat gelogen? Mit Heinz Schimmelpfennig als Kriminalrat Obermoos sowie Ronald Veit, Robert Seibert, Hans-Otto Hilke, Heinz Stöver und Lieselotte Bedin. Regie Heinz-Otto Müller. Ursendung HR, 27.05.1959. Eingerahmt von Frau Felsenstein, Susanne Schäfer und Frau Rettisch, Anke Sevenisch. Buch und Regie Leonard Koppelmann und Leon Hase. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2022.